wenn ich daran denke. Das macht mir kalt, das macht mir heiß. Du, wenn ich daran denke, dass dieser wütige Henkergreis nach 40 blutigen Jahren leis hinüberschläft und macht sich davon und kommt drumrum um die Hauptlektion, die fällig ist, die Revolution. Dann muss ich schreien, nein, nein, nein, nein, das darf nicht sein. Und wird es Götter geben, das wäre nicht schlecht. Mein Sohn, ich bete um Frankos Leben, dass dieser klapprige Henkerklon ihn selber noch kriegt, den gerechten Lohn für all unser Blut. Ja, das soll er noch sehen, wie sich die Gewehrläufe auf ihn drehen und auf seine Brut. Ja, so wird das gehen, dann sing ich gut. Ja, ja, ja, ja, und das wird wahr. Du, wenn ich daran denke, das macht mir Schmerz, das macht mir Hass. Du, wenn ich daran denke, dass dieses blutige Bürgeraß dem Julian so die Halsweite maß, ach, mit der Garotte und immer noch misst nach Mördermaß jeden Anarchist, egal ob Christ oder Kommunist, dann muss ich schreien, nein, nein, nein, nein, das darf nicht sein. Wenn ich euch hier sehe, das macht mir Spaß, das macht mir Mut. Ich brauch ja solche Nähe, sonst geht in mir das Maß kaputt. Für rechts und links, für schlecht und gut, was nützt mir die Losung Solidarität, wenn jeder Verein mit ihr stiften geht und anderen Genossen den Hals umdreht. Wir gehen zusammen, ja, ja, ja, ja, und das wird wahr.